Erster, die Weisheit hat ihr Haus gebaut. Sie hat 7 Säulen dafür gemacht. Zweiter, sie hat Fleisch vorbereitet und Wein gemischt. Auch der Tisch ist fertig gedeckt. Dritter, sie schickt ihre Dienerinnen aus. Sie rufen von den höchsten Stellen der Stadt. Vierter, wer noch nicht viel weiß, soll hierher kommen. Sie spricht zu den Unwissenden. Fünfter, kommt und esst von meinem Essen. Trinkt von dem Wein, den ich gemischt habe. Sechster, hört auf mit der Dummheit, dann werdet ihr leben. Geht den Weg der Klugheit. Siebter, wer einen Spötter korrigiert, bekommt Ärger. Wer einen bösen Menschen schimpft, wird beleidigt. Achter, schimpfe nicht mit einem Spötter, sonst hasst er dich. Schimpfe mit einem Weisen, dann liebt er dich. Neunter, hilf einem weisen Menschen, dann wird er noch weiser. Lehre einen guten Menschen, dann lernt er mehr. Zehnte, Klugheit beginnt mit Respekt vor Gott. Den heiligen Gott kennen ist wahres Wissen. Elfter, durch die Weisheit lebst du viele Tage. Deine Lebensjahre werden mehr werden. Zwölfter, wenn du weise bist, hilft das dir selbst. Wenn du nur spottest, leidest du allein. Dreizehnter, die Dummheit ist laut und unruhig. Sie weiß gar nichts. Vierzehnter, sie sitzt vor der Tür ihres Hauses. Sie sitzt auf einem Thron oben in der Stadt. Fünfzehnter, sie ruft den Leuten zu, die vorbeigehen. Sie ruft denen, die ihren Weg gehen. Sechzehnter, wer noch nicht viel weiß, soll hierher kommen. Sie spricht zu den Unwissenden. Siebzehnter, gestohlenes Wasser schmeckt süß. Heimliches Brot schmeckt sehr gut. Achtzehnter, aber der Gast weiß nicht, dort wohnen die Toten. Ihre Gäste sind tief in der Unterwelt.